Um die Tarnung noch zu verbessern, übernahm der Atlantiksender auch Reden der Nazi-Größen, die von den Reichssendern direkt übertragen wurden. Den entsprechenden deutschen Stellen fiel es nicht leicht, den begeisterten Hörern von Delmers Giftküchenmenü immer wieder zu erklären, dass sie auf Feindpropaganda hereingefallen waren. Mehr als einmal mussten vom Atlantiksender ausgestreute Gerüchte sogar offiziell dementiert werden. Zunächst wurden die Programme für Deutschland nur über die schwer zugängliche Kurzwelle ausgestrahlt. Das war ein nicht unerhebliches Manko, das Delmer im Herbst 1943 mit der Erfindung des Soldatensenders Calais, Soldatensender West, beheben konnte. Denn für diese Neuschöpfung, die sich vor allem an Heer und Luftwaffe richtete, stand ihm eine äußerst leistungsstarke Sendeanlage für die in Deutschland gut zu empfangende Mittelwelle zur Verfügung. Um mit bestimmten Informationen oder Nachrichten alle Wehrmachtsteile und zusätzlich die Zivilbevölkerung erreichen zu können, wurden der Atlantiksender und der Soldatensender zeitweilig zusammengeschaltet. Das war ohne Schwierigkeiten möglich, weil sich ihre Programme, wenn man von den Spezialsendungen absieht, nur unwesentlich voneinander unterschieden. Achtung Luftwaffe! Achtung Luftwaffe! Sender Calais, angeschlossen der deutschen Kurzwellensender Atlantik mit dem Kameradschaftsdienst für die Luftwaffe. Wir senden die Luftwaffennachrichten, machen Musik und berichten abschließend über die Mobilisierung des Nichts bei der Luftwaffe. Unsere Nachrichten für die Kameraden der Luftwaffe. Die süddeutsche Heimat wurde während der Tagesstunden wieder von Festungen und Fernlegern besucht. Durch den Einsatz des starken Mittelwellensenders konnten die Programme der britischen Schwarzsender in großen Teilen Deutschlands gehört werden. Das stellte den deutschen Propagandaminister vor Probleme, denn durch schnelle Frequenzwechsel war der Einsatz von Störbatterien kaum möglich. In sein Tagebuch notierte Goebbels am 28. November 1943: Große Sorge bereitet mir ein sogenannter Soldatensender Calais, der offenbar von England aus betrieben wird und sich auf die Welle des Deutschlandsenders setzt, wenn der bei Luftangriffen ausgeschaltet wird. Er betreibt eine sehr geschickte Propaganda. Und die geheimen Lageberichte der SS meldeten am 27. Dezember 1943: Der Sender Calais wird überall im Reich trotz der starken Störungen noch häufig abgehört. Seine Meldungen tauchen in zahlreichen Gesprächen auf und werden kommentiert. Es besteht an vielen Orten noch immer eine Unklarheit darüber, ob es sich um einen Feind oder um einen deutschen Sender handelt. Auch höhere Offiziere schienen sich der Tragweite nicht bewusst zu sein, wenn sie die angeblich deutschen Soldatensender einschalteten. So hatte ein kommandierender General des 82. Korps nicht nur den Soldatensender Calais gehört, sondern auch Mitschriften an seine Offiziere verteilen lassen. Heinrich Himmler kündigte am 21. September 1944 vor Wehrbereichskommandeuren und Kommandeuren von Schulungskompanien an, den unterdessen abgelösten General kriegsgerichtlich belangen zu lassen. Dann habe ich ganz offen dafür gesorgt, dass der Kommandierende dieses Korps möglichst bald abgelöst wurde. Hinterher erfahre ich nun Folgendes. Dieser kommandierende General des 82. Korps, den ich deswegen kriegsgerichtlich belangen lasse, hat gegen den Befehl, der gegeben ist, der für jeden Deutschen in der Heimat gegeben ist, dauernd die Feindsender, den Reusersender, den Soldatensender Calais abhören lassen, was er für seine Führung gar nicht braucht. Nicht nur das, er hat das schriftlich niederlegen lassen und das wurde in seinem Vorstab bis zum Leutnant darunter durchgegeben. Das war das Tischgespräch beim Casino und das war die geistige Nahrung, mit der er seinen Vorstab ernährt hat. Ich glaube, in keiner Armee der Welt würde man so etwas dulden und in der deutschen Dulden wir versprechen. Da kann der Herr Nationalsozialist sein oder er kann nicht Nationalsozialist sein. In seinem Innern kann er nicht durchleuchten, wahrscheinlich ist es nicht.